Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer sehr kurzen Ausgabe des Wölferadios. Denn, ja, es ist englische Woche. Morgen steht schon wieder das nächste Spiel an. Ihr sollt alle die Möglichkeit haben, das auch zu hören. Denn die Sendung, auch wenn sie kurz ist, ist natürlich wie immer qualitativ hochwertig. Ich habe einen Gesprächsgast und das ist kein geringer als VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher, der natürlich über ja, die sehr bewegte Woche beim VfL mit mir gesprochen hat. Im Blickpunkt. Was für eine bewegte Woche beim VfL, kann man nicht anders sagen. Sonntag sozusagen Krisensitzung nach der Niederlage gegen Stuttgart, das haben wir ja auch noch nicht aufgearbeitet. Kommen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr zu diese Woche, weil eine neue Zeitrechnung angebrochen hat. Sonntag dann die Krisensitzung, Entlassung, neue Trainer vorgestellt, am Dienstag dann schon wieder gespielt gegen Werder Bremen und morgen wartet Bayern München, da weiß man gar nicht, wann man Luft holen soll. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, was so die Situation beim VfL angeht, diese ganze Entwicklung. Das hätte ich jetzt so auch nicht für richtig möglich gehalten, dass das alles so schnell geht. Ja, erstmal der Reihe nach vielleicht, um uns da entsprechend dann auch warm zu machen für das Gespräch mit Dr. Tim Schumacher gleich. Wir müssen einmal nochmal zurückgehen und auch Danke sagen an Andris Jonka und sein Trainerteam. Freddy Jungberg hat sich ja auch geäußert, dass es ihm total leid tut, dass er nicht weiterarbeiten darf in Wolfsburg. Hat ihm alles gut gefallen hier und so. Die Fans wären super gewesen. Also nochmal mit einem Kompliment verabschiedet. Ein herzliches Dankeschön, dass wir die Klasse gehalten haben. Wenn auch erst in der Relegation, war alles hoch emotional. Aber letztendlich den Job, den Andris Jonka angetreten hat im Frühjahr dieses Jahres. Und diesen Job hat er erledigt, nämlich hat den Klassenhalt ja, vollführt. Danach war aber nicht mehr viel. Und wenn man ehrlich ist, auch schon so in der Endphase der letzten Saison, dass man nicht die Entwicklung gesehen hat, die man ja vielleicht sehen wollte. Es gab sehr, sehr viele kritische Stimmen. Ich habe mich auch im Umfeld umgehört. Und ja, das war nicht alles Gold, was geglänzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich hat nicht so viel geglänzt. Und dass dann eine Entscheidung kommt, die war auf Sicht zumindest, glaube ich, auch tatsächlich absehbar. Andris Jonka war sehr beliebt bei den Fans, hat sehr schnell den Schulterschluss gesucht und ja, hat ganz, ganz viele mitgenommen, hat sich sehr wertschätzend geäußert und so weiter. Deswegen gab es auch die ein oder andere sehr, sehr kritische Stimme, die ich an dieser Stelle natürlich auch nicht verschweigen möchte, nach dem Motto, wie kann denn jetzt der Verein diesen Trainer oder den volksnahesten Trainer, in Anführungsstrichen, den wir hier hatten, einfach so vor die Tür setzen. Die Entscheidung ist gefallen. Warum, werde ich natürlich gleich auch nochmal fragen. Aber letztendlich müssen wir das jetzt so hinnehmen und akzeptieren. Und dem Neuen, der da dann quasi Kaltstart hingelegt hat, Martin Schmidt, herzlich willkommen in Wolfsburg an dieser Stelle. Der hat ja nicht viel Zeit gehabt, um die Mannschaft vorzubereiten. Und ja, man hat zumindest in der ersten Hälfte gegen Werder Bremen, um da jetzt mal auf das aktuelle zurückliegende Spiel zu kommen, eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen, auch schon bei seiner Vorstellung. Es war offen, das war lebendig, das war emotional. Es war jemand, der Bock hat, der auch was erreichen will und so weiter. Also tatsächlich so, wie man sich als neuer Trainer, glaube ich, auch einführen muss. Sehr motiviert, ist auch, glaube ich, so seine große Stärke, da den Motivator zu geben. Habe mich natürlich bei meinen Wölferadio-Freunden in Mainz mal erkundigt, die ich ja hier auch öfter mal zu Gast habe. Und die dann sozusagen die Expertise immer zum FSV abgeben. Die sagten mir auch, also ein ganz, ganz feiner Kerl, menschlich gesehen, hat dann zum Schluss aber auch in Mainz dann die Mannschaft nicht mehr erreicht, weil sich vielleicht auch diese, ich nenne es dann immer diese Mainzer Schule mit Klopp oder auch mit Tuchel, diese Motivatorenschule irgendwann vielleicht auch dann mal tatsächlich abnutzt mit der Zeit. Wenn eine Mannschaft so unwahrscheinlich pusht, wie es diese Trainer tun, dann kann es auch sein, dass das dann irgendwann mal ja übers Ziel hinaus schießt, beziehungsweise dass man die Mannschaft auch nicht mehr erreicht. Grundsätzlich hat er wohl einen klaren Spielgedanken, wie er denn jetzt auch spielen lassen will. Ich hoffe, er hat in Wolfsburg auch das Personal überhaupt dazu. Nicht, dass wir jetzt uns irgendwie durch die Hinrunde schleppen und dann im Winter kaufen wir wieder groß ein und fangen wieder bei Null an. Das sind alles so Sachen, die ich eigentlich nicht möchte oder die ich auch nicht erwarten möchte, sagen wir es mal so, dass sich das so in diese Richtung entwickelt. Ich hoffe, das Spielermaterial ist so gut, dass Martin Schmidt daraus eine intakte Mannschaft formen kann. Und man hat ja zumindest gesehen, dass die Truppe auf Wiedergutmachung aus war nach dieser, katastrophalen Vorstellung gegen Stuttgart, möchte ich schon mal sagen. Also es war sehr, sehr, sehr wenig, gerade auch im kämpferischen Bereich, im spielerischen Bereich sowieso nicht. Man hat immer das Gefühl gehabt, Stuttgart, die sind gedankenschneller, die sind wacher. So, man will irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen mehr den Sieg oder auch mal ein bisschen mehr das Tor. Auch wenn man dann unterm Strich nur 1-0 verloren hat, ist das doch ein Armutszeugnis gewesen, tatsächlich auch ein großer Rückschritt. Jetzt haben wir das Spiel gegen Hannover gesehen und da muss ich sagen, da war die erste Halbzeit sehr, sehr gut. Da war viel Zucht drin, da war der Wunsch, der Wille da, die Einstellung da, tatsächlich auch was zu machen. Man hat Werder Bremen, die zugegebenermaßen auch sehr, sehr schwach unterwegs waren, wie ich fand. Ja, man hat diesen Gegner aber dann doch dominiert. Und das will in der jetzigen Situation auch was heißen, auch wenn Werder noch immer sozusagen auf den Sieg wartet. Das kann man oder konnte man nicht so erwarten. Letztendlich hat man auch das Tor gemacht, schön vorbereitet, ein Tap, überraschenderweise ja auch in der Startelf und dann ein guter Abschluss von Origi, guter Laufweg, muss ich sagen, hat dann auch dann genetzt. Insofern bin ich da auch sehr zufrieden gewesen. Erste Halbzeit hat man wirklich auch schön den Ball laufen lassen, man hat versucht, einiges hinzubekommen, was auch das Spielerische angeht. Da kann man dann zufrieden sein. Womit man dann nicht zufrieden sein kann, und das ist offenbart wieder das Problem, was diese Mannschaft hat, nämlich ein ganz, ganz großes Kopfproblem, nämlich dann, wenn es mal nicht läuft, wieder ja, die Körpersprache zu haben, den Kopf hochzunehmen, breite Brust zu zeigen. Man hat das Gefühl, kommt ein Rückschlag, ist dieses Gebilde so fragil, ich habe irgendwo in den Netzwerken gelesen, wir reden hier vom Kartenhaus, ja, das dann wieder zusammenstürzt. Ein bisschen stimmt dieses Bild schon, denn der Gegner kam, hat die notwendigen Veränderungen gemacht, ja, vorauszusehende Veränderungen, wie ich sage, oder wie ich auch gesagt und geschrieben habe. Man weiß ja, da kommt jetzt was. Die Mannschaft lässt sich da jetzt ja nicht 5-0 abschlachten, ja, sondern versucht nochmal irgendwie gegenzuhalten. Das darf man in der Bundesliga, glaube ich, erwarten. Man hat offensiv ausgewechselt, man hat sozusagen taktisch umgestellt, man ist sehr viel offensiver zu Werke gegangen. Durch so ein abgefälschtes Ding kommt ja der Ausgleich zustande und dann fängst du an zu schwimmen, weil der Kopf mitspielt, auf 5 Meter kommt kein Ball mehr an. Und das, liebe Freunde, liebe Mannschaft beim VfL, das muss sich ganz dringend ändern, weil so wirst du in der Bundesliga bei, wo ja Rückschläge, sag ich mal, programmiert sind, das passiert ja alle Nasen lang, dass man in Rückstand gerät oder dass man einen unglücklichen Ausgleich bekommt und so weiter und so fort, dass man dann trotzdem in der Lage ist, darauf nochmal zu reagieren. Die Mannschaft musste sich sehr, sehr lange schütteln, hat zum Schluss noch ja einige Möglichkeiten dann auch wieder selbst rausgespielt, aber unterm Strich kann man dann mit einem Unentschieden zufrieden sein. Jetzt, weil man das Spiel eigentlich, und das sage ich auch früher oder letzte Saison, hätten wir dieses Spiel garantiert auch noch verloren. Das war so ein bisschen ähnlich wie gegen Hannover. Da hat man auch eigentlich, recht passabel gespielt und ist auch verdient in Führung gegangen. Und man hat es dann sozusagen nicht geschafft nachzulegen und man ist auch nicht konsequent dann aufs zweite Tor gegangen. Ähnliches Spiel jetzt hier gegen Werder Bremen. Und da hat man dann gesehen, das wird bitter, bitter bestraft dann in der Bundesliga und wir können von Glück sagen, dass wir dann hinten raus das Spiel nicht noch verloren haben. Ich mache an dieser Stelle mal noch eine kleine Analyse. Spiel gegen Werder Bremen. 81% Passquote hat der VfL wahrscheinlich auch aufgrund der guten ersten Halbzeit erreicht. Ist, glaube ich, der beste Wert in dieser Saison. Jenseits der 80 ist eigentlich mal ganz, ganz gut. Man hat deutlich die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen. 60% liegt vielleicht auch an der guten ersten Halbzeit und man ist ähnlich viel gelaufen, fast genauso viel wie Werder Bremen, also man war da nicht schlechter als der Gegner, hat auch 64% Ballbesitz gehabt, 13-11 Torschüsse, also eigentlich von den nackten Zahlen musst du das Ding nach Hause schaukeln und eigentlich, und dann sagen wir mal ganz ehrlich, bei allem Respekt vor Werder Bremen, vom VfB Stuttgart und vor Hannover 96, wenn du zwei von den drei Gegnern zu Hause hast, dann musst du da mehr rausholen als nur 2 Punkte. Ja, das war äußerst unnötig und weil irgendwann stellt sich dann die Frage, wann und gegen wen willst du denn die Punkte holen, wenn nicht gegen 2 Aufsteiger und eine Mannschaft, die man ja eigentlich auch im unteren Drittel momentan halt ansiedeln kann, gerade auch nach der Verletzung von Max Kruse, da kann man eigentlich erwarten, dass da mehr rumkommt, gerade auch punktemäßig. Jetzt ist es eine schwierige Situation und man hört ja so einiges auch aus dem Umfeld und so weiter, dass das auch alles sehr, sehr unruhig ist. Jetzt ist die erste, Anführungsstrichen, Bürgerpflicht, wieder da Ruhe reinzubekommen. Und meine, jetzt viel mehr kann man ja nicht machen, außer, also Trainer war jetzt schon rausgeschmissen, jetzt kannst du nur Spieler suspendieren. Das ist, glaube ich, nicht die erste Maßnahme, die Martin Schmidt macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil natürlich mit Bayern München vor der Brust morgen, da kann man schon mal unter die Räder geraten. Wenn du da aber genauso auftrittst, als ob du denkst, ah, hoffentlich verlieren wir nur 3-0, dann wird es wahrscheinlich schlimmer. Insofern kann man die Mannschaft nur ermutigen, ja, kneift die Arschbacken zusammen und haltet gegen, ja, und lasst euch da nicht abschlachten, was das angeht. Und vor allen Dingen sucht eure Chance auch mal im Spiel nach vorne. Wenn du da nicht mutig auftrittst beim Bayern, dann, ja, dann ist das wie, wenn Blut im Wasser ist und dann gibt es eine Horde Haie und dann, ja, nehmen die dich auseinander. Insofern erwarte ich auch einen couragierten Auftritt, einen konzentrierten Auftritt vor allen Dingen, was ich auch sehr vermisst habe in der zweiten Halbzeit gegen Werder Bremen. Da gab es so viele Fehlpässe, Stellungsfehler. Das sind alles ja Rückfälle in alte Zeiten gewesen, die ich eigentlich nicht mehr sehen möchte. Insofern, oder sagen wir mal, ich finde, geht ja nicht nur um mich hier, sondern die ganz, ganz viele Fans, glaube ich, nicht mehr sehen möchten. Und ja, ich hoffe darauf, dass Martin Schmidt die Mannschaft so eingestellt bekommt, dass sie gegen Bayern ja zumindest eine gute Rolle spielen kann. Von dem Sieg will ich jetzt gar nicht reden, da müsste ich auch noch mein Buch umschreiben. Das wollen wir ja auch nicht an dieser Stelle, aber ich würde es machen, wenn wir endlich mal in München gewinnen würden. Aber so viel haben wir da nicht mitgenommen in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich darauf, dass sich mal irgendwie mal was tut an der Front. Vielleicht ist auch mal eine Überraschung drin, aber da muss eine sehr, sehr deutliche Leistungssteigerung sein gegenüber der zweiten Hälfte. Eine interessante Personalie ist ja auch, die wollte ich eigentlich noch zur Diskussion stellen im Wolfsblock, aber bin ich da nicht mehr zu gekommen, nämlich die von Yunus Malli, der ja vor allen Dingen in der ersten Halbzeit aufgespielt hat, Anführungsstrichen wie ein junger Gott. Vorher habe ich mich spaßeshalber gefragt oder habe es auch noch getwittert hinten raus, nämlich wer bist du da mit der Nummer 10 und was hast du mit Yunus Malli gemacht? Der war ja kaum wieder zu erkennen, also auch interessant, wie so ein Trainerwechsel sich dann auch auswirkt. Und Martin Schmidt setzt natürlich, oder es ist ja auch logisch, dass Martin Schmidt dann auch auf vertraute Personen setzt, wie zum Beispiel in Yunus Malli, den er aus Mainz noch kennt, dass er das auch zusammenführen möchte mit Daniel Didavi, dass da sozusagen zwei Spielmacher unterwegs sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so sich fortsetzt und ob er da tatsächlich auch die Möglichkeit findet, weil bisher hat das ja zumindest im System nicht so richtig zusammengepasst. Da bin ich mal gespannt, wie das kommen soll, auch wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ist ja wieder zurückgekehrt zu einem 4-2-3-1-System, wo wir ja eigentlich nicht die Spieler für haben, weil deswegen hat Jonker ja auf Dreierkette umgestellt. Jetzt haben wir dann doch wieder einen Malli über außen gehabt, der da eigentlich gar nicht spielen möchte, aber hat da gar nicht schlecht gespielt, zumindest in der ersten Halbzeit. Also das sind sehr, sehr interessante Zeiten beim VfL und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann in den kommenden Wochen entwickelt. Ja, und über die Situation beim VfL Wolfsburg möchte ich auch sprechen, natürlich mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und die Ereignisse in dieser Woche beschäftigen uns natürlich weiter hier im Wölferadio und deswegen bin ich sehr froh, dass ich sie besprechen kann mit dem Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Dr. Tim Schumacher. Schönen guten Tag, Herr Dr. Schumacher. Guten Tag, vielen Dank. Es ist viel geschrieben worden diese Woche, viel berichtet worden über den Trainerwechsel. Wenn Sie einmal kurz in knappen Sätzen zusammenfassen könnten, warum man sich doch von Andries Jonker nach so kurzer Zeit in dieser Saison, nach 4 Spieltagen, dann doch getrennt hat. Also das waren natürlich sehr turbulente Tage, jetzt am Wochenende und gerade Sonntag und Montag. Und wir waren natürlich alle in Stuttgart beim Spiel, aber das war letztendlich nicht ausschlaggebend, das Stuttgart-Spiel, sondern wir haben die Entwicklung gerade der ersten Spiele beobachtet und sind auch zum Ergebnis gekommen, dass die Mannschaft da stagniert ist und dass wir dann auch schnell die Entscheidung treffen wollten, mit einem neuen Trainerteam die Saison fortzufahren. Und deswegen haben wir uns dann auch so entschlossen und möchten aber auch an dieser Stelle nochmal Andries Jonker mit seinem Team ganz herzlich danken, denn die haben uns ja auch den Beitrag geleistet, die Relegation erfolgreich gegen Braunschweig zu schaffen. Deswegen ganz herzliches Dankeschön nochmal an Andries Jonker mit seinem Team. Dann wurde ja relativ schnell und auch ja für viele überraschend, wobei man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt hat, soll es ja auch Kontakte gegeben haben, schon im vergangenen Winter. Jedenfalls ist Martin Schmidt jetzt da. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung oder warum glauben Sie, dass Martin Schmidt jetzt der richtige Trainer für den VfL Wolfsburg ist? Also wir sind überzeugt, dass er der Richtige ist. Es war auch sehr gut und toll, dass das so kurzfristig geklappt hat. Da haben wir uns auch bei Martin Schmidt sehr bedankt, dass das so kurzfristig möglich war. Und gerade mit seiner Erfahrung in der Bundesliga bei Mainz die wir natürlich beobachtet haben, sind wir überzeugt, dass er jetzt genau in dieser Situation bestens zu uns passt und gerade mit seinen Stärken uns ganz klar helfen wird. In der Mannschaft hat es einige Veränderungen gegeben mit den bekannten Zu- und Abgängen. Wie sieht es mit Veränderungen von der Ausrichtung in Strukturen innerhalb des Vereins aus? Was können Sie uns darüber sagen? Also wir haben uns natürlich intern, auch jetzt unabhängig von der sportlichen Thematik, sehr intensiv mit dem Verein beschäftigt. Wir haben die Prozesse analysiert. Das ist ein ständiger Veränderungsprozess. Da sind schon viele Themen, viele Projekte umgesetzt, aber das ist natürlich ein fortlaufendes Thema, da sind wir dran und setzen die Maßnahmen um und werden auch fortlaufend alles kritisch auf den Prüfstand stellen, dass jetzt in jedem Bereich der VfL bestens aufgestellt ist. Ich hatte ja im Vorfeld des Interviews Wölfe-Radio-Zuhörer gebeten, mir Fragen zu schicken, die ich dann sozusagen mitnehmen kann in das Gespräch. Und da ist eine Frage immer wieder aufgetaucht, deswegen sozusagen mal stellvertretend für alle, die das gefragt haben, nämlich nach der Zukunft in der Geschäftsführung des VfL. Da, zur Erinnerung, ist es ja so, dass von ursprünglich mal 4 mittlerweile noch 2 tätig sind. Gibt es Pläne, daran was zu ändern oder aber auch diese Positionen in naher Zukunft zu besetzen? Also, dass Wolfgang Rotze irgendwann mal in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen wird, das ist sicherlich kein Geheimnis. An der Stelle möchte ich mich da auch nochmal ganz herzlich bei Wolfgang Rotze bedanken, der einer der dienstältesten Fußballmanager, Geschäftsführer der Bundesliga ist und sich da sehr, sehr verdient um den ganzen VfL Wolfsburg gemacht hat. Ich sage auch, dass es den VfL Wolfsburg in dieser Form nicht so geben würde, wenn jetzt Wolfgang Rotze sicherlich häufig im Hintergrund die Fäden zusammengehalten hat. Und wir sind da gemeinsam dabei, natürlich mit den Gremien entsprechende Nachfolgeregelungen zu planen. Viele Fans haben ja die Befürchtung, dass sich eine Saison wie die vergangene vielleicht wiederholen könnte unter Umständen. Was gibt denn Hoffnung, dass es nicht so kommt? Und was hat man ja vielleicht aus den Erfahrungen, aus dem Saisonverlauf der vergangenen Saison auch gelernt? Also wir haben die letzte Saison natürlich sehr, sehr kritisch analysiert, haben auch ganz klar festgestellt, dass viele Fehler gemacht worden sind und sind aber auch dabei, gerade die internen Prozesse zu bewerten, jeden Stein umzudrehen, überall zu gucken, wo man besser sein kann, besser werden muss. Das gilt nicht nur beim Kader, das gilt auch für den Verein insgesamt. Und damit beschäftigen wir uns sehr lange und da sind wir auch der Überzeugung, dass wir den VfL da noch besser ausrichten können zukünftig. Eine dieser Entscheidungen gab es ja schon in die Richtung, dass man den Slogan zum Beispiel aus der Fanszene übernommen hat, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Das gab auch sehr, sehr viel Zuspruch. Das hat die Nähe dann letztendlich auch demonstriert, wie VfL und Fans dann auch weiter zusammenrücken. Olaf Rebbe hat ja von Saisonzielen gesprochen. Da fiel das Wort Demut immer relativ häufig. Wohin soll sich der VfL Wolfsburg in der Zielsetzung denn mittelfristig entwickeln? Also wir freuen uns auch sehr über Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das hat ja auch die letzten Jahre, die letzte Saison geprägt. Da sind wir auch sehr dankbar und der Zusammenschluss in Wolfsburg mit den Fans, der Stadt, dem Verein, das ist sensationell. Und wir wollen auch diesen Schwung mitnehmen jetzt in diese neue Saison. Natürlich müssen wir erstmal demütig sein. Wir müssen uns konsolidieren, wirklich kritisch auch mit uns umgehen, wo wir besser werden können. Und der Umbruch hat ja schon begonnen, aber auch der Umbruch geht ja nicht von heute auf morgen, sondern setzt sich über eine längere Zeit hinaus. Und deswegen sind wir da auch dran, das künftig fortzuführen, sind aber ganz guter Dinge, wo wir momentan stehen. Strukturentwicklung beim VfL, auch eins der zentralen Themen bei den Fans, nicht nur bei den Männern, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, sondern Sie sind ja in Ihrer Eigenschaft als VfL-Geschäftsführer inzwischen auch zuständig für den Frauenfußball. Und User Ricky, männlich oder weiblich, weiß ich jetzt nicht, hat eine Zuhörerfrage auch mit reingegeben, nämlich wie es ausschaut mit der Strukturentwicklung bei den Frauen. Wie sieht es denn da aus Ihrer Sicht? Also wir haben uns im Frauenbereich ja auch neu aufgestellt, mit Stefan Lerch als neuen Cheftrainer, Ralf Kellermann als sportlichen Leiter und da auch um eine noch professionelle Struktur reinzubringen. Und der Frauenfußball ist auch ein Aushängeschild vom VfL Wolfsburg, da sind wir ganz stolz drauf. Und der Saisonauftakt war ja sehr vielversprechend mit den Erfolgen und gerade mit der Champions League freuen wir uns auf Madrid. Aber der Frauenfußball, der Wettbewerb nimmt da natürlich auch zu und wir müssen dranbleiben, da weiter erfolgreich zu sein. Gestern lief ja das letzte Mal im Regelprogramm des Delfinpalastes in Wolfsburg der Fanfilm 20, Der Stress lohnt sich. Sie waren ja im Kino auch eine Woche vorher, glaube ich, zum Vereinsgeburtstag. Da gab es ja eine Sondervorstellung, haben auch ein paar Worte gesagt. Jetzt kann ich aber mal fragen, wie hat Ihnen der Film denn überhaupt gefallen? Also ich war begeistert. Ich war ja bei der Premiere dabei mit der Mannschaft. Das war am Tag mit dem Stadionfest und wir sind dann abends gemeinsam ins Theater gefahren und ich war wirklich beeindruckt. Das hat ganz sensationell gezeigt, was sich in Wolfsburg, was sich bei den Fans entwickelt hat, zeigt ganz eindrucksvoll die ganze Bandbreite an Emotionen über Freude bis Trauer bis Tränen und Lachen. Also alles war dabei und jeder hat eine Gänsehaut gekriegt und ich habe mir den Film danach noch ein paar Mal angesehen und es war jedes Mal wieder was Neues, weil man immer wieder im Detail noch neue Sachen entdeckt hat. Sehr schön, sehr schön. Das freut uns natürlich. Zum Abschluss würde ich gerne noch das bekannte Spiel mit Ihnen machen, was ich immer mache, wenn jemand vom Verein zu Gast ist. Und zwar das vervollständige den Satzspiel. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen den dann, okay? Ja. Dann legen wir auch gleich los. Als Kind war ich Fan von diesem Fußballclub. Spielvereinigung Bayreuth. Damals sehr, sehr lange in der zweiten Liga, sogar mal fast in die erste Liga aufgestiegen. Aber eine ganz tolle Zeit in der zweiten Liga. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Dafür bleibt kaum Zeit, momentan eher mit einer Tochter in der zweiten Klasse Schulbücher. Mein Lieblingsessen ist? VW Currywurst, am liebsten in der VW-Kantine oder bei uns in der Volkswagen Arena. Mit meinem fränkischen Landsmann Lothar Matthäus verbindet mich? Die fränkische Herkunft natürlich, wobei, soweit ich weiß, Lothar Matthäus Mittelfranke ist und ich bin Oberfranke. Und da gibt es sicherlich Unterschiede. Als E-Sportler, wenn ich denn mal an der Konsole sitzen würde, wäre ich? Ein Spieler, der noch lange braucht, um sein Potenzial abzurufen. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten in? Momentan in Südtirol, da das sehr familienfreundlich ist. In Wolfsburg vermisse ich oder könnte mir vorstellen, dass es das noch geben könnte? Etwas mehr Berge, aber der Harz ist glücklicherweise nicht weit weg. Und der letzte Satz? Der VfL Wolfsburg landet in dieser Saison auf Platz? Nach den letzten turbulenten Tagen müssen wir erst einmal die nächste Zeit natürlich abwarten und sind aber überzeugt, dass der VfL Wolfsburg wieder erfolgreich sein wird. Ich glaube, das hoffen wir alle und drücken natürlich auch alle Daumen. Das war Dr. Tim Schumacher, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Ja, und vielen Dank, dass Sie sich trotz der stressigen Tage die Zeit genommen haben fürs Wölfe Radio. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Kurzpassspiel. Im Rewe-Supermarkt in Köln soll es zu einer Schlägerei gekommen sein, und zwar zwischen einem Kassierer dort und dem Trainer des 1. FC Köln, Peter Stöger. Auslöser war wohl die Frage des Kassierers, nachdem Stöger dort seine Einkäufe beendet hat. Herr Stöger, sammeln Sie Punkte? Ex-Wolfsburg und jetzt Augsburg-Spieler Daniel Bayer hat ja ein bisschen Ärger am Sack, hätte ich jetzt was gesagt. Piep, streich mal raus hinterher. Also, Daniel Bayer hat ein bisschen Ärger, nämlich weil er eine obszöne Handbewegung in Richtung von Ralf Hasenhüttl, dem Trainer von Leipzig, gemacht hat. Bayer ist dafür auch gesperrt worden und muss auch Geldstrafe bezahlen. Ganz viele Leute fragen sich aber, was hat er eigentlich in dem Moment zu Ralf Hasenhüttl gesagt? Hat er gesagt, auf Platz 5, aua, mir tut das Handgelenk weh. Auf Platz 4, möchtest du Ketchup auf die Pommes, Ralf? Auf Platz 3, auch da unten braucht man mal frische Luft. Auf Platz 2, ich war früher mal Champagnerschüttler in der Formel 1. Und das Wahrscheinlichste, was Daniel Bayer vielleicht zu Ralf Hasenhüttl gesagt haben könnte in dieser Situation, war auf Platz 1. Tidili, blöder Wichser. Hey. Faninfos. Ja, morgen Abend spielen wir bei den Bayern, wenn es der Eurosport-Player zulässt. Oder aber auch die ganz vielen, die hinfahren. Denn, ganz wichtige Info, eine Gästekasse wird nicht geöffnet. Von der Anreise ohne gültige Eintrittskarte rät der VfL Wolfsburg ab. Ansonsten haben wir ja schon ein bisschen gesagt, wo da die Züge hinfahren. Und man sollte auch Folgendes beachten, wenn man morgen beim FC Bayern dabei sein will. Denn die haben starke Sicherheitskontrollen. Mitnahme aller Arten von Taschen, Tüten, Rucksäcken größer als im DIN A4-Format sind nicht mehr gestattet. Regelung gilt ausnahmslos für alle Fans. So, der Einlass für Zaunfahren ist trotzdem gewährleistet, weil die sind ja ein bisschen größer. Ja, so weit, so schlau haben sie schon mitgedacht beim FC Bayern. Und dann gab es ja neulich die Aktion, dass der VfL seine Business Seats verkauft hat. Da gab es ja neue Stühlchen sozusagen. Und der Erlös, man konnte sich ja wegholen und so weiter. Man konnte sie sich sozusagen erkaufen und dann bei sich in den Garten stellen oder in den Partykeller oder sonst was. Das ist sehr gut angenommen worden, die Aktion. Und jetzt konnten 26.500 Euro an die Christoph-Nowak-Stiftung übergeben werden. Ganz schöne Aktion, sinnvoll und hinterher dann auch noch für einen guten Zweck. Und dann können wir uns schon mal mit den folgenden Auswärtsspielen auch beschäftigen. Und zwar, ja, auswärts Leverkusen, 15. Oktober ist so ein schöner Sonntagstermin. Da nach Leverkusen juckeln macht ja immer dann besonders viel Spaß. Aber es gibt einige Angebote, wo es sich dann doch lohnt mitzufahren. Fanfahrten Wolfsburg kann man ja für 28 Euro hinfahren, als Mitglied der Supporters sogar für 25. Die Schlemmerbrüder bieten eine Fahrt an, 33 Euro. Und ja, Eintrittskarten sind auch schon erhältlich, Ticket-Online-Shop etc., Vorverkaufsstellen an den Bekannten. Ja, Schalke ist mir noch zu weit hin, 28. Oktober, da gibt es auch wieder Fahrten, aber da gehe ich noch nicht weiter drauf ein. Also erstmal sozusagen München hinter uns bringen und dann gucken wir mal, was die kommende Woche uns so, ja, an Spuren hinterlässt. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt selbst mal, wie die Mannschaft dort auftritt. Ihr vermisst vielleicht das Kurzpassspiel im Experten über, ja, oder für den FC Bayern. Aufgrund der Zeit habe ich es mir diese Woche geklemmt, weil ihr müsst euch das ja auch noch alles anhören. Das, was ich hier so verzapft habe, habe ich am Eingang schon gesagt. Und ja, deswegen, was soll ich auch über die Bayern sagen? Ja, Lewandowski ist geil, Müller hat jetzt auch mal wieder getroffen und James ja auch. Und ja, anscheinend scheint es da wieder ein bisschen besser zu schwimmen in der Truppe. Und er ist ja fast egal, wer da spielt. Bayern hat immer irgendwie eine starke Mannschaft auf dem Platz. Und wir haben noch nie gewonnen in München, also was soll ich da groß analysieren? Wir wollen natürlich hoffen, dass wir was mitnehmen, aber ja, die Hoffnung kennt er ja, ne? Die stirbt zuletzt. Deswegen außerdem lest es einfach überall. Ich glaube sogar Elf Freunde hat diesmal wieder einen Titel. Sportbild, das Hausblatt von Bayern München. Egal, ob ihr Sky einschaltet oder auch den Kicker lest. Da ist ja mal sehr, sehr viel über den FC Bayern zu lesen. Da könnt ihr euch jetzt mal auch, ich glaube, einmal das eigene Urteil dann auch letztendlich bilden. Und das nächste Mal zum Rückspiel, dann da gibt es dann auch bestimmt wieder einen Experten für den FC Bayern, der hier im Wölferadio auch was zur aktuellen Situation beim deutschen Meister erzählt. Ja, ansonsten habe ich auch die Hoffnung, dass es euch gefallen hat, trotz der Kürze diesmal. Und ja, schreibt mir wie immer eure Kommentare zur Sendung beim Wolfsblog oder auch bei Facebook. Da wisst ihr ja inzwischen, wie es geht. Die Wölferradio Hotline sei nochmal erwähnt. 015789070123. Da gerne per WhatsApp, Sprachnachricht etc. Schickt mir gerne zu, was ihr sagen möchtet. Oder auch, wenn ihr eine Meinung habt, dann zu der Wölferradio-Frage der Woche dann zum Beispiel. Oder generell, schickt mir zu, landet in der Show. Denn ja, für euch mache ich das Ganze hier und ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute auch. Dann auch wieder nächste Woche wieder mit einem Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Das soll ja auch nicht einschlafen, diese schöne Tradition über die Mannschaft aus der Nachbarstadt. Damit entlasse ich euch, ist auch wieder so ein bisschen das Wort der Woche, Entlassung. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr trotzdem nächste Woche wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal.